Radio RSG. Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Guten Abend. Wie an jedem ersten Sonntag im Monat hören Sie auch heute die Sendung 1904 Radiomagazin, das Magazin des liberalen Gesprächskreises. Wir begrüßen Sie zu der Sendung Ghost Hunter in Solingen. Ja, Sie haben richtig gehört, Ghost Hunter in Solingen. Manche von Ihnen werden jetzt sicher sagen, ihr seid ja von allen guten Geistern verlassen. So ein Thema. Nein, nein, keine Sorge. Aber nach vielen Sendungen über kommunal- und bundespolitische Themen hat es uns gereizt, auch mal ein ganz anderes Thema zu behandeln. Natürlich bleiben wir kritische Geister und wollen hier keine Werbung für vielleicht okkulte Themen machen. Aber wir sind auch liberal und interessiert an Themen, die offenbar nicht wenige Menschen beschäftigen. Und schon an meiner Eingangsbemerkung von allen guten Geistern verlassen kann man sehen, wie stark dieses uralte Thema noch in unserer Alterssprache verankert ist. Also freuen Sie sich auf eine ungewöhnliche Sendung. Sie wird produziert im Studio der Radiowerkstatt des katholischen Bildungswerks in Solingen. Die technische Leitung und Beratung hat wie immer André Müller. Über unser Thema diskutieren wir mit der Expertin Stavola Sichelschmidt, die einer Gruppe von Ghost Huntern angehört. Sie wird sich gleich selbst vorstellen. An dem Gespräch nehmen teil als Interviewpartner Stefan Gödecke, Achim Dültgen. Mein Name ist Dieter Wagner, ich begleite Sie durch die Sendung. Aber nun erstmal Musik. Bleiben Sie dran. Time. Willkommen in unserer Sendung. Unsere Gesprächspartnerin ist Tavula Sichelschmidt. Thema ist Ghost Hunter in Solingen. Und Leute, die gute Musikkenntnisse haben, haben vielleicht schon eine Melodie gehört, was unser Thema ist. Ein alter Film aus den 90er Jahren, Ghost-Nachricht von Sam. Da ging es eben darum, dass ein Geist auftaucht und man kann mit ihm, mit dem Medium sprechen. Also passte genau zu unserem Thema. Kommen wir zurück zu unserer Interviewpartnerin, Frau Sichelschmidt. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen? Ich muss Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben. Sie ist zierlich, sie hat mal rote, mal blonde und heute hat sie schwarze Haare. Und sie hat selber geschildert, dass sie ganz begeistert ist in der Gruppe. Die sind ganz begeistert, weil sie relativ klein ist und sie kann in die kleinsten Spalten kriechen und gucken, ob sich da ja was versteckt hat. Aber jetzt stellen Sie sich mal selber vor, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ja, hallo. Ich will vielleicht noch mal eben meinen Namen korrigieren. Hauptsächlich nennt man mich Vula, weil mein Vornamen kann kaum einer aussprechen. Ich bin nämlich Griechin, zwar hier in Solingen geworden und groß geworden. Ja, wie bin ich zum Ghost Hunting gekommen? Letztendlich war es ein Zufall, dass ich das Ghost Hunter NRW-Team kennengelernt habe, die sich, wie gesagt, mit diesen paranormalen Phänomenen beschäftigen. Und weil damalige Bekannte von mir Hilfe brauchten, weil es bei denen in der Wohnung wohl gespukt haben soll. Und diese haben sie kontaktiert. Somit bin ich das erste Mal in Kontakt mit den Wups gekommen. Es war also kein persönliches Erlebnis als Kind oder als junger Erwachsener, dass sie den Menschen verloren haben, sondern so wie sie es geschildert haben, andere haben sie angesprochen. Aber wie haben die sie gerade angesprochen? Ich meine, mich hat noch keiner angesprochen, wenn es in seiner Wohnung spukt. Also mit paranormalen Sachen, die habe ich auch schon als Kind erlebt gehabt. Sachen, die man sich dann halt nicht erklären kann. Zusammen mit meinen Geschwistern in Griechenland zum Beispiel. Da hatte ich mal, es war so ein ganz uriges Haus, wo wir dann immer die Urlaubszeit bei unserer Großmutter verbracht haben. Und da gab es eine Situation, wo wir drei Mädels insgesamt Musik hören wollten und tanzen wollten. Und in dem Nebenzimmer gab es dann halt die Steckdose. Dann haben wir halt den Kassettenrekorder da dran gemacht, die Tür angelehnt und waren wild am Tanzen. Das Ding ging aus. Als Kind guckt man dann halt nach, was ist denn da los? Und die Steckdose, die war auf einmal, ja, der Stecker war rausgezogen, kann aber nicht sein, Zimmer war komplett leer. Ja, dann habe ich die Steckdose halt wieder reingedrückt und dann ging es halt wieder am Tanzen und die ganze Geschichte ging so zwei, dreimal, bis ich mir dachte, was soll denn das? Meine Geschwister haben schon Angst gekriegt, warum fällt da die Steckdose ständig raus? Die saß hier auch richtig drin, so viel Verstand hat man als Kind. Und wie ich dann halt nochmal geguckt habe, dann sah ich tatsächlich so eine Lichtkugel, ich drück's mal so aus, die dann in einer Ecke in einer Tüte verschwand. Ja, dann habe ich natürlich Angst gekriegt, war vorbei mit der Musik hören und schreiend davongelaufen. Was will man als Kind machen? Das ist zum Beispiel ein Erlebnis als Kind. Okay, das ist ja ein Erlebnis, was ich habe es noch nicht gehabt, aber was so als Kugelblitz bekannt ist und auch diskutiert wird, ob es denn wirklich Kugelblitze gibt, wie immer das jetzt im Ehefall war. Meine Frage ist, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, was sind bei Ihnen eigentlich Geister? Die Sagenwelt, auch hier in Solingen, ist ja bevölkert mit Krummen, mit Zwergen, mit allem Möglichen, bis hin zum Werwolf. Wir haben ja hier in der Stadt den Werwolf, da wird gesagt, dass früher die Leute, die da hochgingen, kriegten also Atembeschwerden, der Rücken tat weh, weil der Werwolf ihnen ins Kreuz gesprungen ist. Heute erklärt man es damit, dass das war eine sehr feuchte Gegend. Die Solinger hatten häufig Lungenprobleme. Und wenn sie dann in den Berg hochgehen mussten, kriegten sie Probleme und haben das also auf den Werwolf geschoben. Aber wir haben ja auch Engel beispielsweise. Oder wir haben gute und böse Geister. Wie unterscheiden Sie sich von dieser ganzen, Versammlung von paranormalen Gestalten? Haben Sie da eine Gruppe oder behandeln Sie alles? Also im Prinzip kann man uns rufen, sobald irgendetwas Unerklärliches bei sich zu Hause passiert, wenn man dann halt ein unangenehmes Gefühl hat, sich beobachtet fühlt oder irgendwelche Geräusche nicht erklärbar sind, dann können wir aktiv werden. Aber es ist schon eine ganz interessante Sache, dass zum Beispiel mit dem Werwolf, das kommt der ganzen Geschichte sehr nah, es ist vieles sehr rational erklärbar. Und was sind Geister? Was sind Engel? Was ist gut? Was ist böse? Ich habe da, bin ich ganz ehrlich, ich unterscheide da gar nichts von. nach der längeren Zeit jetzt als Ghost Hunterin, sondern für mich ist es eine Energie, die sich entweder gut anfühlt, dann ist es für manch einen Engel, und es gibt eine Energie, die fühlt sich gar nicht gut an, da kriege ich Angst vor, und für andere ist es ein Dämon, und für mich ist es schlicht eine Energie. Etwas, was ich nicht kenne, etwas, was ich meine zu fühlen, was ich nicht erklären kann, und davor habe ich Angst. Ja, da sind wir ja schon auf dem Wege zur Erklärung von Geistern. Also ich glaube nicht an Geister und ich würde gerne diese paranormalen Phänomene naturwissenschaftlich erklärt haben. Ich glaube grundsätzlich an gar nichts, aber ich halte es als Liberaler grundsätzlich für möglich, dass es etwas gibt, was ich nicht kenne. Worauf es allerdings ankommt, ist, dass es sich verifizieren lässt. Es gab eine Talkshow von Nord und da war ein Dr. Walter von Lukadu. Das ist der Leiter der einzigen Beratungsstelle für Spukforschung in der Bundesrepublik, nennt sich offiziell Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie in Freiburg. Darüber hinaus habe ich einen Freund, der sich mit Elektrosmog befasst. Elektrosmog ist ein Phänomen, was sich in jedem Haus, in jedem Raum, überall auftaucht. Und das vielleicht auch als Spuk oder als Geist oder sonst was deuten lässt. Also das ist mein Zugang zu dem Thema. Mehr habe ich da nicht. Mhm. Ja, elektromagnetisch lässt sich da auch wirklich, das ist auch wirklich Tatsache, dass sich da damit ein paar Sachen erklären lassen. Wir haben ja auch Geräte, womit wir solche Messungen durchführen. Es ist tatsächlich so, dass oftmals, wenn irgendwelche Stromleitungen nicht vernünftig abgesichert oder isoliert sind, dass da ein Feld entsteht, was zum Beispiel, ja, es ist da manchmal so hoch, dass wenn man dran vorbeigeht, dass einem die Haare zu Berge stehen oder man kriegt halt eine Gänsehaut, ne? Man merkt es schon. Ein normaler Mensch, sag ich jetzt mal, der sich mit sowas nie befasst, der wird dann auch denken, ach, um Gottes Willen, da hat mich irgendwas über den Kopf gestrichen oder über der Hand, was auch immer. Ja, das ist mitunter ein Grund, aber es ist nicht alles. Ne? Und jetzt an nichts glauben, okay. Herr Dülke. Wobei ich sagen muss, mir geht es eigentlich wie meinem Vorredner eben. Ich tue mich da auch sehr schwer. Den ersten Kontakt, kann man sagen, mit solchen Dingen habe ich auch übers Fernsehen gehabt. Da war eine Sendung, eine Dokumentation, auch über Leute, die paranormale Phänomene untersucht haben. Und es gibt sicherlich Dinge, die nicht jeder erklären kann. Manche, das hängt davon ab, welchen Hintergrund man hat, was man gelernt hat. Ist man Ingenieur, ist man irgendwie Wissenschaftler? Das heißt, die können bestimmte Dinge sicherlich erklären. Und wir als Laien auf vielen Gebieten haben dann ein Problem. Aber ich bin auch zu der Sendung gekommen, und da bin ich eigentlich auch schon fast im Thema, wie die Jungfrau zum Kind. Die Erklärung dafür ist ja auch nicht so einfach. Da tun sich ja viele Pfarrer, Pastoren, Kardinäle, Päpste schwer. Ja, eine Menge Informationen. Wir befinden uns ja in der postfaktischen Zeit und ich finde, die Sendung ist jetzt etwas parafaktisch. Zur Erholung Musik. Die nächsten drei Musikstücke hat unser Gast Wula Sichelschmidt ausgesucht. Willkommen in unserer Sendung 1904 Radiomagazin, das Magazin des liberalen Gesprächskreises. Wir haben gerade eine Menge von unserer Gesprächspartnerin Wula Sichelschmidt gehört über Geister und Geisterjäger. Sie hört aber den Begriff Geisterjäger nicht so gerne, sondern wir haben es ja auch genannt Ghost Hunter. Wo liegt denn der Unterschied? Ghost Hunter ist eigentlich ein sehr breiter Begriff und der auch bekannt ist. Geisterjäger, ja, wir jagen keine Geister. Aber Ghost Hunter ist halt so geläufig, dass man das dann letztendlich auch doch übernimmt. Ist das nicht nur die englische Übersetzung? Ja klar, sicher. Dennoch, aber Geisterjäger oder Ghost Hunting ist schon ein Unterschied, wie das klingt. Im Ohr. Das eine klingt wie der Oberförster und das andere ist etwas internationaler für mich und ein bisschen neutraler. Ja, ne? Deswegen meine ich ja, ist international bekannt, Ghost Hunting, und deswegen wird dieser Begriff dann halt übernommen. Und nicht alle Geister sprechen Deutsch. So. Das ist richtig. Ja, Geisterjäger ist ja auch vielleicht deswegen etwas anrüchig, weil oft sich hinter dem Phänomen Menschen verstecken, an die man denkt, die als Geist einem kommen. Und wenn man jetzt Geisterjäger sagt, dann sind wir Menschenjäger. Da das jetzt englische Begriffe waren, über die wir gerade eigentlich zu lange gesprochen haben, frage ich mich, gibt es irgendwelche Kontakte auch in den englischen Raum, das heißt Schottland, Irland, England, weil ja immer wieder auch in alten Filmen von diesen Burgen, und da haben die ja genug, die Rede ist, in denen es anscheinend auch spuken muss. Kontakte gibt es auf jeden Fall. Also Ghost Hunter gibt es mittlerweile schon fast wie Sand am Meer. Es schießen immer mehr wie Pilze aus dem Boden. Und unser Team persönlich hat auch Kontakte im Ausland, wo man auch kommunizieren kann und wo man auch so ein bisschen sich austauscht erfahrungsmäßig. Die gibt es durchaus. Herr Gödiger? Ja, ich glaube, wir sollten mal, bevor wir uns dem Thema weiterergeben, unterscheiden, was wir unter Geistern verstehen, unter Spuk verstehen. Es ist einmal, glaube ich, das Parapsychische oder Paranormale. Und zum anderen ist es das Technische, was dahinter stehen kann, was uns wie ein Geist vorkommt. Das Technische, das sind ja vielerlei Möglichkeiten. Das sind starke elektromagnetische Strahlungen. Die können bei Menschen Halluzinationen verursachen. Wenngleich mehrere Mobilfunkmasten, das ist wohl ein ganz klares Phänomen, in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnungen stehen. Technische Geräte, Windkraftanlagen, Transformatoren und vieles mehr und sogar Regen kann Infraschall erzeugen, der subjektives Unwohlsein auslösen kann. Auch ein Aufzugsschacht hinter der Wand kann Schwankungen im Magnetfeld und Vibrationen bewirken. Plötzlich bewegen sich Dinge, was ohne Erklärung ziemlich verunsichern kann. In den Rohren von Heizungsanlagen gluckert das Wasser, undefinierbare Geräusche werden hörbar. Und das, was ich als Lustiges gefunden habe, ein bestimmter Topf sendet Musik aus und wispernde Stimmen, immer wenn dieser Topf auf dem Herd steht. Und dann die Frage, ist da vielleicht ein Kurzwellensender im Raum, der so etwas dort ermöglicht? Und das andere ist eben wirklich das Kopfkino. Das sind die Phänomene, die in unserem Kopf vorgehen und die uns dann so Geister erscheinen lassen oder wahrhaft werden lassen. Also ich glaube, das ist das, was vielleicht als Spuk, als Geist übrig bleibt. Während das andere sind ja alles technisch-physikalische Phänomene, die erklären, was da passiert ist. Also das spielt alles durchaus eine sehr große Rolle. Und ja, danke für die Arbeitsabnahme. Das sind alles Auflistungen, die wir selber alle komplett durchgehen. Auch noch was mit hinzukommt, ist zum Beispiel, wenn wir Gerüche wahrnehmen, Keller und, also selbst Schimmel kann sowas hervorrufen, je nachdem, was das für eine Art ist. Das kommt alles mit dabei und es sind Faktoren, die von uns berücksichtigt werden müssen, ich drück's mal so aus, weil man will ja dem Gegenüber, den Hilfesuchenden, ich drück's mal so aus, auch irgendwie helfen, erklären, gucken, ist es wirklich paranormal, hat es rationale Hintergründe. Also das sind wirklich Faktoren, die wir komplett durchgehen und durcharbeiten. Was jetzt, ja, Psyche, ist es ein sehr interessantes Thema und es ist auch eine Sache, ja, die auch eine sehr große Rolle spielen kann. Ja, die Psyche des Menschen, es ist schon ein Wahnsinnsgebild und kann sehr viel hervorrufen, auch paranormale Phänomene. aufgestaute Emotionen, Trauerbewältigung spielt oftmals eine wahnsinnig große Rolle, wenn man einen lieben Menschen halt verliert und man wird halt mit dieser Trauer, kommt man nicht zurecht, es staut sich aus, man kann sich mit keinen austauschen und irgendwann platzt es aus einem heraus in Form eines Poltergeistphänomens zum Beispiel. Das gibt es durchaus auch. Spricht man diese Dinge an, ist der Spuk oft auch vorbei, ja, dass man auch wirklich merkt, es hatte auch psychische Hintergründe. Das Geräusch hat, wie gesagt, auch einen physikalischen Hintergrund. Das gibt es durchaus. Es gibt aber auch dann Sachen, wo man sagt, halt, stopp, Moment, ich kann das jetzt echt nicht erklären. Das wäre dann der Spuk. Was heißt Spuk? Also ich möchte da nicht zu weit vorgreifen, um zu sagen, okay, ich bin da selber mittlerweile durch diese Ghost-Hunting-Tätigkeit mittlerweile so mit der Ratio beschäftigt, dass ich mir denke, es gibt garantiert noch mehr Sachen, wo man der ganzen Geschichte auf den Leib rücken kann, um es zu erklären. Aber wir hatten zum Beispiel aus dem Hürtgenwald ein Foto, was mich dann doch, ich war ganz hin und weg. Das war auch ganz interessant gewesen. Also wir mit unseren Augen konnten nichts sehen. Es waren auch keine großartigen Geräusche da. Ich hatte an diesem Tag tatsächlich mal meinen damaligen Hund mitgenommen, weil wir einfach mal sehen wollten, wie sieht die Geschichte aus. Stimmt das, dass Tiere feinfühliger sind, ob sie komisch reagieren? Wie gesagt, den Hund mitgenommen, er hatte Angst und irgendwie guckte er schon ganz komisch in einer bestimmten Ecke und wollte da nicht hin. Dann sagte ich zum Kollegen, schieß mal Foto, hat er gemacht. Dann fängt ja im Endeffekt unsere eigentliche Arbeit an, nämlich die Auswertung von Tonmaterial und von Fotomaterial. Und siehe da, wir hatten da auf diesem Foto etwas, was aussieht wie ein Mensch. Aber es war nichts da. Ja, ich kenne ein Phänomen. Ich muss da diesen Herrn Lukadu, diesen berühmten Dr. Lukadu mal zitieren. Mhm. Der kennt Räume, in die man nicht gerne reingeht. Und man kann sich nicht erklären, warum. Die sind ganz normal, die sind schön eingerichtet, alles wunderbar. Aber es stellt sich dann heraus, dass dort mal ein Massaker stattgefunden hat. Und das belastet wohl auch einen Raum, ohne dass es jetzt passiert ist, ohne dass es jemand auch erlebt hat. Selbstverständlich. Also davon bin ich auch auf jeden Fall überzeugt, dass irgendwelche morphogenetisches Feld, oder wie man das so schön sagt, das im Prinzip erzeugt alles eine Schwingung. Es ist eine Emotion. Jetzt muss man sich mal überlegen, um das Ganze mal so ein bisschen verständlich zu machen. Man geht in einem Raum, wo eine Trauergemeinde ist. Wie die Stimmung da ist, kann sich jeder Mensch vorstellen. Man wird runtergerissen. Dann geht man direkt in einen anderen Raum, wo Witze erzählt werden und das ist eine lustige Stimmung. Man kriegt es ab. Das ist ja das, was ich meine, weil alles im Prinzip ist eine Schwingung. Das ist auch das, was man oftmals für einen Geist erklären kann. Es sind Schwingungen, die auf einen hineinprasseln. Ich sag nicht für umsonst, jedes Gebäude hat seine Geschichte und jedes Haus, wir sind hier im Bergischen, Fachwerkhäuser, wirklich alte Gebäude, wenn man da reingeht, ich sag mal, wenn man wirklich dieses fühlen könnte, würden diese Häuser ganz viele Geschichten erzählen. Es ist das, was immer wieder zurückkommt. Also da muss ich ihm recht geben, das stimmt schon. Und da bin ich auch von selber überzeugt. Also wir sehen, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Wir brauchen, glaube ich, erstmal eine Pause mit Musik. Help me polarize, help me polarize, help me down. Those days is where I'll be and all my problems. Follow I'm splitting them up from wrong and right. It's deciding where to die and deciding where to fight. Tonight, tonight, tonight. Oh. I wanted to be a better brother, better son. I wanted to be a better adversary to the evil I have done. I have done to show to the one I love. But tonight, tonight, tonight. Oh. Help me polarize, help me polarize, help me down. My halo, I don't know where you are. You'll have to come and find me, Domingo en Fuego. I think I lost my halo. Son. I wanted to be a better brother, better son. I wanted to be a better brother, better son. Willkommen zurück in der Sendung Ghost Hunter in Solingen. Unser Gast ist Hula Sichelschmidt. Also wir sind eine Gruppe von mittlerweile 12 bis 13 Personen. Quer verteilt, Solingen, Wuppertal und Eifel, also ist wie gesagt ein bisschen zerstreut. Wie ist unsere Arbeit? Wir haben eine Homepage, sind auch in einer Community vertreten, wie auch sehr viele andere Ghost Hunter Teams. Und man kann uns kontaktieren darüber. Und dann beginnt dann halt, ich sag jetzt mal, die Arbeit. Es wird, die Thematik wird vorgestellt, wir gucken uns das alles an. Manchmal ist es so, dass wir kontaktiert werden, weil man uns halt kennenlernen will. Oh Gott, Ghost Hunter und interessant und mal gucken. Also es wird schon ausgefiltert und geguckt, ist das jetzt eine ernst gemeinte Anfrage oder nicht. Dann rücken wir halt mit unserem Equipment aus. Das ist ein Hobby von uns. Die ganze Geschichte passiert definitiv unentgeltlich. Wir nehmen da gar nichts für. Wir machen halt einen Termin mit uns. Ich sag jetzt einfach mal Klientel. Gehen dahin, hören uns das Ganze an. Also es finden Vorgespräche statt. Man kann uns erzählen, was man da halt empfunden hat, was los ist, der Grund des Anrufs und wovon eine Angst besteht. Im Vorfeld kann vielleicht sogar ein Spuktagebuch geführt werden. Das hört sich etwas lustig an. Da halten die Leute auch schon mal fest, ob es, ich sag jetzt mal, Zeiten gibt, wo das, dass es immer um die gleiche Zeit stattfindet, damit man so ein bisschen eine Orientierung hat und sich vielleicht die Untersuchung auch danach richtet, dass man auch zu diesen Zeiten hingeht. Natürlich geht das nicht über Nacht. Wo wir auch einen sehr großen Wert dran legen, ist, dass keine Kinder zugegen sind, wenn wir da sind, weil das möchten wir nicht. Definitiv nur Erwachsene, die uns dann mitteilen, was los ist. Es finden in Anführungszeichen Beratungsgespräche statt, weil wir sind weder Therapeuten, also wir sind ganz normale Menschen, die auch ihre Erfahrung gemacht haben, die auch so ein Feingefühl im Umgang mit Menschen haben. Ich drück's mal so aus, wir sind offen für die Thematik, wir lachen keinen aus, hören uns das Ganze an. Und dann halt, wie gesagt, haben wir Gerätschaften von Aufnahmen, die wir machen, um eventuell Geräusche einzufangen, falls dann halt, ich sage jetzt mal, eine Geisterstimme dazu hören ist oder irgendwelche Geräusche, die nicht zu erklären sind. Wir haben Messgeräte, wo wir halt Messungen wegen, wie wir eben schon angesprochen hatten, Magnetfelder oder Elektrosmog da rauszufinden und herausfiltern zu können. Dann haben wir noch Kameras, die speziell für diese Thematik auch von einem Kollegen umgebaut werden. Das heißt, sie fassen dann halt mehr auf, als das Auge sehen kann. Das sind Violett- und Infrarotstrahlungen. Die werden dann halt, wie gesagt, eigens da umgearbeitet. Und ja, wir machen das Ganze erstmal, wie gesagt, Messungen, Fotografie, Aufnahmen. Und dann fängt erstmal unsere eigentliche Arbeit an. Also zu den Fotografieaufnahmen habe ich ja natürlich gerade einen Schreck gekriegt. Haben Sie einen Geist schon mal fotografiert? Ich habe auch ein Foto mitgebracht, was wir uns nicht erklären können. Ich würde glatt behaupten, könnte ein Geist sein. Das sieht aus wie einer, aber ich würde es nicht beschwören. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war da kein Mensch, als wir das fotografiert haben. Das scheint aber dann im Freien gewesen zu sein. Geben Sie uns doch mal ein Gefühl dafür, wie oft Sie beispielsweise gerufen werden. Also wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause eingelegt über die Feiertage, weil man ist berufstätig, man hat Familie, man kümmert sich darum. Wir sind also ganz normale Menschen, die ihr Leben auch bestreiten. Ich sage jetzt mal zweimal im Monat, wenn es klappt, weil wir halt mehrere Personen sind und uns das dann halt aufteilen, ist dann halt die Regel, es sei denn, es stehen Tage an wie Halloween, dann spukt es überall, dann rückt man dann schon eher raus. Aber wie gesagt, nicht für alles, sondern wir gucken, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das ein Fake? Weil es gibt viele Spaßanrufer dazwischen auch. Ja, das führt jetzt bei mir zu dem Gedanken, zweimal im Monat heißt für mich in unserer Umgebung oder in dem Umfeld, in dem ich selber auch lebe, passiert nicht allzu viel, was nicht zu erklären ist. Das würde ich nicht sagen. Privat hört man von einigen Leuten, ja, fahrt doch mal dahin und geht doch mal gucken, da stimmt irgendwas nicht. Und ich sag mal, wir können nicht einfach irgendwo anklingeln und sagen, wir haben gehört, dass hier spukt, das dürfen wir mal, ne? Also das geht nicht. Es hat damit zu tun, dass die Leute sich wirklich nicht trauen, darüber zu reden, weil man für verrückt erklärt wird. Wenn ich jetzt irgendeiner erzähle, ich habe eine Stimme gehört oder da bewegt sich was oder bei mir fällt da irgendwas um oder es wird was verrückt, das Erste, was ich zu hören kriege, geht zum Psychiater. Es ist oftmals so, dass die Leute nicht für voll genommen werden und die haben wirklich Angst, es zu erzählen. Ja, diese Phänomene sind ja nun wirklich bekannt und die finden ja wirklich statt im Kopf der Leute. Und der Dr. Luca, du sagst wieder, das ist wunderbar, dass es da stattfindet, dann werden die Leute wenigstens nicht krank, nicht körperlich krank. Man kann ihnen helfen und eine Erklärung finden und dann ist das Phänomen gelöst. Das stimmt, aber es ist halt, wie gesagt, nicht immer alles erklärbar. Aber das mit dem Halloween, das war eben ein Scherz, oder? Dass sie dann Hochkonjunktur haben, oder hatte ich das missverstanden? Es ist wirklich so, nee, das ist richtig. Dann ist, dann laufen die Leitungen oftmals heiß. Da sind die Leute auch mehr sensibilisiert, weil das ist ja eine Geschichte, die hat halt mit Geistern und, ich sag jetzt mal, mit Grusel zu tun. Und ich würde sagen, es gibt welche, die pushen sich dann halt hoch. Andere sagen, ja, es gehen Tore auf und. Also wenn man sich mit solchen Sachen wirklich nicht auskennt, kriegen die einfach nur Angst. Das ist ein Geschäftsmodell wie Valentinstag und sonst nichts. Nicht für uns. Man muss ja auch überlegen, dass diese Halloween-Geschichten aus einer Zeit stammen, wo vieles wissenschaftlich noch nicht zu erklären war, was aber heute eine ganz normale Erklärung wohl findet. Das ist richtig. Wir machen jetzt Musik. Bleiben Sie dran. Wir gucken uns in der Zeit das Foto an und werden im vierten Teil schildern, was drauf ist. I'm out on a new road in search for a land with no name. And I never look back, cause I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. Willkommen zurück in der Sendung der Gruppe 1904. Heute unser Thema Ghost Hunter in Solingen. Zu Gast ist Wula Sichelschmidt, die einer solchen Gruppe in Solingen angehört. In dem letzten Teil hatten wir uns unterhalten, dass diese Gruppe im Hürtgenwald war, der im Zweiten Weltkrieg sehr stark umkämpft war. Und sie haben ein Foto gemacht. Und wenn man das Foto betrachtet, sagte sie, da sieht man einen Mann aus einem Schützengraben steigen. Und wir haben gesagt, wir gucken, nehmen uns die Zeit, und gucken uns das hier in der Pause mal an und haben darüber diskutiert und haben gesagt, es mag sein, es mag nicht sein, wie bei solchen Fotos und es ist kein Beweis für oder gegen irgendwas. In dem Zusammenhang ist uns auch aufgefallen, es gab schon in den 60er Jahren einen Film Blow Up, war sehr spannend. Und da ging es auch darum, was sieht man aus einem Gebüsch, aus einem Foto von einem Gebüsch, ist dort ein Mord passiert oder ist es einfach nur ein Blätterrascheln? Schon damals hat man diese Phänomene sehr spannend dargestellt. Kommen wir aber zurück zu unserer Gesprächspartnerin. Sie haben Ihre Beratungstätigkeit etwas geschildert. Ich kann mir vorstellen, da ist ja auch oft von Leuten angesprochen werden, die einen Trauerfall in der Familie haben, die geknickt sind, die jemand verloren haben. Und wir haben ja zu Beginn haben wir ja eine Musik gespielt aus einem Film, der zwar in Hollywood-Manier ein solches Thema behandelt hat. Der Mann ist tot, die Frau möchte mit ihm in Kontakt treten. Und der war recht gut oder er war recht eindrucksvoll. Wie gehen Sie mit solchen Leuten um, die offenbar Unterstützung brauchen? Ich habe gelesen, dass Sie beispielsweise durchaus auch mal einen Psychiater einschalten, wenn Sie glauben, dass Sie damit nicht zurechtkommen, was die Leute von Ihnen wollen. Ja, also wir haben da einen Psychiater, mit dem wir auch befreundet, das Team auch befreundet ist, Kontakt hat und wo wir halt so Fälle weitervermitteln können, die halt mit Paranormalen zu tun hat. Die werden dann da halt vermittelt. Man muss nur halt dazu sagen, nicht jeder, der sowas erlebt, hat, salopp ausgedrückt, psychisch einen an der Klatsche, auf jeden Fall nicht. Hat aber, dass man die Leute wirklich behutsam drauf anspricht, wenn man merkt, dass die Trauer an einen wirklich nagt. Also es ist eine Sache, da muss man mit sehr viel Feingefühl drangehen. Also man muss auch wirklich selber dieses Gefühl dafür entwickeln, um rauszuhören, ist es jetzt wirklich was Ernstes oder nicht? Und es muss auch wirklich sachlich, klar, behutsam und menschlich vonstatten gehen. Da gibt es auch eine Forschung drüber, eine Forschung über dieses Phänomen, dass man Tote plötzlich wieder sieht. Da hat ein Wissenschaftler aus, ich glaube, Island, Irland, festgestellt, dass 80% von Hinterbliebenen ihre Toten im Raum zu Hause irgendwann irgendwo gesehen haben. Das muss wohl ein allgemeines Phänomen sein, dass sie glauben, der ist da. Aber das ist eben Psychologie, ne? Ja, nicht nur gesehen, sondern auch hören. Auch die Stimme wird gehört. Ja, da ergibt sich natürlich jetzt die Frage, wir finden für vieles Erklärungen, ob sie nun wirklich psychologischer Natur sind oder physikalischer Natur sind. Aber da bleibt ja immer etwas übrig, was man nicht erklären kann. Wird das dann zum Spuk erklärt? Wird das dann als Geist zurückgelassen? Weil man kommt ja nicht dahinter. Und muss man also dann doch an irgend so ein Phänomen glauben? Denn das andere ist ja alles erklärlich, ist ja kein Phänomen mehr. Mhm. Glaubt man dann an dieses Phänomen, vor allen Dingen Sie als Gruppe? Also an diese, was das hat mit Glauben, das ist immer so eine Sache. Man geht da, wie gesagt, mit der Ratio dran und mit das, was man nicht erklären kann, dann denkt man sich schon, oh, das könnte jetzt in diese Kategorie Spuk oder Paranormal, weil man kann es nicht erklären. Dann würde ich sagen, ja, top, aber selbst da ist man noch mit den Ausdrücken vorsichtig. Also Sie wollen es nicht mit Glauben belegen? Nee, dafür ist man ja Ghost Hunter. Man sucht ja nach Fakten oder zum Erklären. Und ist es nicht erklärbar? Phänomen, ja, Spuk, dahingestellt. Dann kann ich wieder ruhig schlafen. Sehr schön. Wir haben ja viel über Orte, aufgeladene Orte gesprochen und meistens verbinden wir damit Burgen oder irgendwelche Gegenden, wo viel Schlimmes passiert ist. Aber wir leben ja in einer hochtechnischen Zeit. Und ich habe gerade ein Buch gelesen von einem Wartungstechniker für EDV-Anlagen. Und der hat geschildert, wie die Leute mit solchen Sachen umgehen und hat aber zum Schluss gesagt, manchmal bin ich mit meiner Weisheit zu Ende. In Computern wohnen auch manchmal Geister. Wie würden Sie denn damit umgehen? Also in Anbetracht dessen, dass ich vom Team eine bin, die mit Technik sehr, sehr wenig am Hut hat, ich wäre da echt, da müsste ich einen Elektro-Ghost Hunter rufen, damit er damit zurechtkommt. Ich pack's nicht. Okay, wir kommen zum Schluss der Sendung. Vielleicht, Frau Sichelschmidt, sagen Sie nochmal die Webseite Ihrer Gruppe und welche, wenn sich Leute melden, woran sie interessiert sind, zum Beispiel Locations oder Ähnliches, dass nicht nur Leute sind, die Geister gesehen haben, sondern sagen, da könnte vielleicht auch was sein. Also unsere Seite ist die Ghost Hunter NRWUP. Ja. Mit einer P. Ja. Gut. Richtig. Und ja, wir sind interessiert, wenn es halt privat irgendwas Unerklärliches gibt, kann man uns sehr gerne kontaktieren. Nein, wir halten niemanden für verrückt, wir sind offen für alles, hören uns das Ganze an. Wir helfen auch Erklärungen zu finden, das ist alles kein Problem. Ja, öffentlichen Locations auch ganz gerne und die ganze Geschichte ist wie gesagt unentgeltlich, wir nehmen da kein Geld für. Es ist ein Hobby von uns und wie gesagt, wir machen unsere Erfahrungen und können oftmals einige Antworten auf die Fragen finden. Danke, es war eine interessante Sendung. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, wir haben eine Webseite. Die Anschrift ist 19, dann ausgeschrieben 0 und dann als Zahl 4. Ich werde Sie gleich nochmal nennen. Holen Sie sich ein Schiff, falls Sie keinen zur Hand hatten. Wir danken unserer Expertin Wula Sichelschmidt von den Solinger Ghost Huntern. Es war spannend. Ich danke den Mitmoderatoren Dr. Stefan Gödecke und Achim Dültgen. In der Technik wie immer unser guter Geist André Müller. Mein Name ist Dieter Wagner. Und jetzt nenne ich nochmal die Webseite von uns. Das ist 19 als Zahl, 0 als Wort und 4 als Zahl. Wir hören uns wieder in 4 Wochen, immer am ersten Sonntag im Monat. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. I need to find normal.